Dies ist auf den ersten Blick ohne weiteres richtig. Dennoch ist aber hier Folgendes zu bedenken. Sicherlich wird zu einem bestimmten Zeitpunkt die gesamte Menschheit gezwungen sein, infolge der Unmöglichkeit, die Fruchtbarkeit des Bodens der weiter steigenden Volkszahl noch länger anzugleichen, die Vermehrung des menschlichen Geschlechts einzustellen und entweder die Natur wieder entscheiden zu lassen oder durch Selbsthilfe, wenn möglich dann freilich schon auf richtigerem Wege als heute, den notwendigen Ausgleich zu schaffen. Allein dieses wird dann eben alle Völker treffen. Während zurzeit nur diejenigen Rassen von solcher Not betroffen werden, die nicht mehr die Kraft und Stärke genug besitzen, um sich den für sie nötigen Boden auf dieser Welt zu sichern. Denn die Dinge liegen doch so, dass auf dieser Erde zurzeit noch immer Boden in ganz ungeheuerlichen Flächen ungenützt vorhanden ist und nur des Bebauers harrt. Ebenso ist aber auch richtig, dass dieser Boden nicht von der Natur an und für sich für eine bestimmte Nation oder Rasse als Reservatsfläche für die Zukunft aufgehoben wurde, sondern es ist Land und Boden für das Volk, das die Kraft besitzt, ihn zu nehmen und den Fleiß, ihn zu bebauen. Die Natur kennt keine politischen Grenzen. Sie setzt die Lebewesen zunächst auf diesen Erdball und sieht dem freien Spiel der Kräfte zu. Der Stärkste an Mut und Fleiß erhält dann als ihr liebstes Kind das Herrenrecht des Daseins zugesprochen. Wenn sich ein Volk auf innere Kolonisation beschränkt, da andere Rassen sich auf immer größeren Bodenflächen dieser Erde festklammern, wird es zur Selbstbeschränkung schon zu einer Zeit zu greifen gezwungen sein, da die übrigen Völker sich noch dauernd fortvermehren. Einmal tritt aber dieser Fall ein, und zwar umso früher, je kleiner der zur Verfügung stehende Lebensraum eines Volkes ist. Da im Allgemeinen leider nur zu häufig die besten Nationen oder noch richtiger die einzig wahrhaften Kulturrassen, die Träger allen menschlichen Fortschrittes, sich in ihrer pazifistischen Verblendung entschließen, auf neuen Bodenerwerb Verzicht zu leisten, um sich mit innerer Kolonisation zu begnügen, minderwertige Nationen aber ungeheure Lebensflächen auf dieser Welt sich zu sichern verstehen, würde dies zu folgendem Endergebnis führen. Die kulturell besseren, allein minder rücksichtslosen Rassen würden schon zu einer Zeit ihre Vermehrung infolge ihres beschränkten Bodens begrenzen, da die kulturell tieferen, aber naturhaft brutaleren Völker infolge größter Lebensflächen noch ins Unbegrenzte hinein sich fortzuvermehren in der Lage sein würden. Mit anderen Worten, die Welt wird damit eines Tages in den Besitz der kulturell minderwertigeren, jedoch tatkräftigeren Menschheit kommen. Dann gibt es in einer, wenn auch noch so fernen Zukunft, nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Welt wird regiert nach den Vorstellungen unserer modernen Demokratie, dann fällt das Schwergewicht jeder Entscheidung zugunsten der zahlenmäßig stärkeren Rassen aus. Oder die Welt wird beherrscht nach den Gesetzen der natürlichen Kraftordnung, dann siegen die Völker des brutalen Willens und mithin eben wieder nicht die Nationen der Selbstbeschränkung. Dass aber diese Welt der einst noch schwersten Kämpfen um das Dasein der Menschheit ausgesetzt sein wird, kann niemand bezweifeln. Am Ende siegt ewig nur die Sucht der Selbsterhaltung. Unter ihr schmilzt die sogenannte Humanität als Ausdruck einer Mischung von Dummheit, Feigheit und eingebildetem Besserwissen wie Schnee in der Märzensonne. Im ewigen Kampfe ist die Menschheit groß geworden, im ewigen Frieden geht sie zugrunde. Für uns Deutsche aber ist die Parole der inneren Kolonisation schon deshalb unselig, da sie bei uns sofort die Meinung verstärkt, ein Mittel gefunden zu haben, das der pazifistischen Gesinnung entsprechend gestattet, in sanften Schlummerleben sich das Dasein erarbeiten zu können. Diese Lehre, bei uns erst einmal ernst genommen, bedeutet das Ende jeder Anstrengung, sich auf dieser Welt den Platz zu bewahren, der uns auch gebührt. So wie erst der Durchschnittsdeutsche die Überzeugung erhielte, auch auf solchem Wege sich das Leben und die Zukunft sichern zu können, würde jeder Versuch einer aktiven und damit allein fruchtbaren Vertretung deutscher Lebensnotwendigkeiten erledigt sein. Jede wirklich nützliche Außenpolitik aber könnte durch eine solche Einstellung der Nation als begraben angesehen werden und mit ihr die Zukunft des deutschen Volkes überhaupt. In Erkenntnis dieser Folgen ist es nicht zufällig in erster Linie immer der Jude, der solche todgefährlichen Gedankengänge in unser Volk hineinzupflanzen versucht und versteht. Er kennt seine Pappenheimer nur zu gut, um nicht zu wissen, dass sie dankbar jedem spanischen Schatzschwindler zum Opfer fallen, der ihnen weiszumachen versteht, dass das Mittel gefunden werde, der Natur ein Schnippchen zu schlagen, den harten, unerbittlichen Kampf ums Dasein überflüssig zu machen und an seiner Stelle bald durch Arbeit, manchmal auch schon durch bloßes Nichtstun, je nachdem, wie es trifft, zum Herrn des Planeten aufzusteigen. Es kann nicht scharf genug betont werden, dass jede deutsche innere Kolonisation in erster Linie nur dazu zu dienen hat, soziale Missstände zu beseitigen, vor allem dem Boden der allgemeinen Spekulation zu entziehen, niemals aber genügen kann, etwa die Zukunft der Nation ohne neuen Grund und Boden sicherzustellen. Handeln wir anders, so werden wir in kurzer Zeit nicht nur am Ende unseres Bodens angelangt sein, sondern auch am Ende unserer Kraft. Schließlich muss noch Folgendes festgestellt werden. Die in der inneren Kolonisation liegende Beschränkung auf eine bestimmte kleine Bodenfläche sowie auch die durch Einengung der Fortpflanzung erfolgende gleiche Schlusswirkung führt zu einer außerordentlich ungünstigen militärpolitischen Lage der betreffenden Nation. In der Größe des Wohnsitzes eines Volkes liegt allein schon ein wesentlicher Faktor zur Bestimmung seiner äußeren Sicherheit. Je größer die Raummenge ist, die einem Volke zur Verfügung steht, umso größer ist auch dessen natürlicher Schutz, denn noch immer ließen sich militärische Entscheidungen gegen Völker auf kleiner zusammengepresster Bodenfläche in schnellerer und damit auch leichterer und besonders wirksamerer und vollständigerer Weise erzielen, wie dies umgekehrt gegen territorial umfangreichere Staaten möglich sein kann. In der Größe des Staatsgebietes liegt damit immer noch ein gewisser Schutz gegen leichtfertige Angriffe, da ein Erfolg dabei nur nach langen, schweren Kämpfen zu erzielen ist, mithin das Risiko eines übermütigen Überfalles zu groß erscheinen wird, sofern nicht ganz außerordentliche Gründe vorliegen. Daher liegt schon in der Größe des Staates an sich ein Grund zur leichteren Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit eines Volkes, während umgekehrt die Kleinheit eines solchen Gebildes zur Inbesitznahme geradezu herausfordert. Tatsächlich wurden auch die beiden ersten Möglichkeiten zur Schaffung eines Ausgleichs zwischen der steigenden Volkszahl und dem gleich groß bleibenden Boden in den sogenannten nationalen Kreisen des Reiches abgelehnt. Die Gründe zu dieser Stellungnahme waren freilich andere als die oben angeführten. Zur Einschränkung der Geburten verhielt man sich in erster Linie ablehnend aus gewissem moralischem Gefühl heraus. Die innere Kolonisation wies man mit Entrüstung zurück, da man in ihr einen Angriff gegen den Großgrundbesitz witterte und darin den Beginn eines allgemeinen Kampfes gegen das Privateigentum überhaupt sah. Bei der Form, in der besonders diese letzte Heilslehre empfohlen wurde, konnte man auch ohne weiteres mit einer solchen Annahme recht haben. Im Allgemeinen war die Abwehr der breiten Masse gegenüber nicht sehr geschickt und traf auch in keinerlei Weise den Kern des Problems.